der eine wär gern Franz, der große Kaiser. Der andere möcht schon Pompemonto sein. Der dritte wär gern Niki Lauda und hat noch keinen Führerschein. So mancher möchte gern der Hahn im Korb sein, wenn Dolly Dolla eine Henne wär. Und viele wären schon mit 20 gerne Millionär. Doch was sich auch ein anderer immer wünschen mag, ich hab nur einen Wunsch, den hab ich jeden Tag. Ach, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein, der Oberförster sein, der Oberförster sein. Dann kommt kein Wichtig und kein fremder Jäger mit hinein. Ach, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein. Schockt und radelt, bis ihn vielleicht der Teufel holt. Manch einer jagt gern bunt karierte Schürzen, der andere jagt den Kohlen hinterher. Ich aber jage gern mit meinen großen Schießgewehr. Doch was so mancher Mann auch zum Vergnügen tut, ich möchte nur das eine, das fällt mir so gut. Ach, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein, der Oberförster sein, der Oberförster sein. Dann kommt kein Wichtig und kein fremder Jäger mehr hinein. Ach, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein. Ach, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein. Oberförster.